Hallo, Hallöchen, ich bin's, Ernesto Lara. Naja, 35 Jahre, die Barbarians. Was für eine Band und was für eine Zeit. Und jetzt gibt es von Bartling Schallplatten diese Barbarians Jubiläumsedition. Das ist ein richtig tolles Geschenk für mich und natürlich auch für ihre Fans. Zwei wunderschöne Vinyl- oder Polycarbonatplatten von den Originalbändern Masters der Crime Scenes von Jan Friedrich Konrad. Zum ersten, zum zweiten und zum dritten. Ich belohne diese Klugheit und verkaufe euch das Stück für $45. Basta! Wenn das mal kein spezial gelagerter Sammlerfall wird und hebt mal das gute Stück hoch, damit es alle sehen können.